Vorbemerkung. Das auf seinem Miste sich verteidigende alte Herkommen, von dem Immanuel Kant schon als 23-Jähriger so wenig gehalten hat, dass er sich vorsetzte, das Ansehen derer Newtons und Leibnizer vor nichts zu erachten, wenn es sich der Entdeckung der Wahrheit entgegensetzen sollte, dieses alte Herkommen hat es uns allen über Schule, Universität und sonstige Instanzen beigebracht, dass wir Kultur vorab mit dem Begriff des großen Werks, der fertigen, fugenlosen Form identifizieren. Nun ist es aber sehr wahrscheinlich, dass der monolithische Charakter des großen Werks, aus dem ja alles Partikulare nach Möglichkeit ausgeschlossen wurde, den Zugang zu der in ihm behandelten Problematik fast systematisch versperrt. Und dass es so einen Bau bildet, in dessen paranoischer Innenwelt der Autor als ein zwergischer Einwohner sich vor den Verfolgungen seiner Zeitgenossen und Nachfahren sicher wähnen durfte. Im Falle Kants bedeutet das beispielsweise, dass diejenigen, die sein Werk durch das Hauptportal seiner epochemachenden Schriften betreten, und welcher Fachphilosoph wäre gescheit und bescheiden genug, zunächst eine Hintertür zu probieren, der hinter der Fassade liegenden Wirklichkeit der Person und der Zeit, aus welcher das Werk hervorging, fast nie ansichtig werden. Die Trampelpfade einer ins Aschgraue ausufernden Sekundärliteratur bringen einen immer wieder an dieselben Plätze, zu denselben Postkartenansichten unserer Kultur. Das Gefühl der Vertrautheit, das sich dabei einstellt, ist ein Mittel, dem Unbehagen an den Erzeugnissen unseres Geistes Herr zu werden. Und es beruht auf der stillschweigenden Übereinkunft, nicht hinter die Kulissen zu schauen. Einzig auf dem Weg über Bilder scheint es noch möglich, den Vorschriften auszuweichen und zu einem Zeit- und Merkverständnis vorzudringen, in dem Dokumente, Belege und Realien in ihr eigenes Recht treten können. Bei diesem Eintreten durch Nebeneingänge und Hintertüren eröffnen sich einem meistens eher ungewöhnliche Perspektiven, unter denen sich dann die durch langwierige Vermittlungsprozesse schon gänzlich abstrakt gewordene Substanz ganz unversehens konkretisiert. Die Darstellung einiger Ausschnitte aus dem Leben, den Gedanken und Wunschbildern des Immanuel Kant, wie sie in dem geplanten Film realisiert werden soll, behandelt den retrospektiv gesehen immer sehr rapiden Prozess des Veraltens und Altwerdens. Das bezieht sich auf Kants naturwissenschaftliche Vorstellungen ebenso wie auf die Natur selbst, deren Prozess an seiner eigenen Person sich vollzieht. Weniger der Bildungsweg des Philosophen und seine epochale erkenntnistheoretische Leistung stehen also zur Debatte, als die stets präsente Drohung der Aphasie und des Zerfalls der menschlichen Maschine. Es soll gezeigt werden, dass das an der Wahrheit interessierte Denken seine Energie bezieht aus der eigenen Schwäche und der Angst vor der Disintegration. Und auch wie es, um doch noch zu einer Art Trost zu kommen, an der Utopie vom homöostatischen Gleichgewicht der natürlichen Welt arbeitet. Kants körperliches Leben und die diversen Gewohnheiten, vermittels derer er sich in einem ariden, quasi anorganischen Zustand zu erhalten suchte, stellen die Beispiele für dieses Bemühen um Homöostase. Sie illustrieren freilich auch die Unwiderruflichkeit, mit der wir als Einzelwesen der Entropie verfallen. Jetzt und kommt die Nacht herbei. Ansichten aus dem Leben und Sterben des Immanuel Kant. Drehbuch für einen Fernsehfilm von W.G. Sebald. Erste Szene. Jetztzeit. Reprofoto, Stern Nummer 44, 1981. Darstellend das Grabmal des Immanuel Kant mit sowjetischen Matrosen, die davor für ein Gruppenbild posieren. Langsame Rückfahrt von der Namenstafel in der Bildmitte bis zur Totale. Darum geht es hier auch nicht um die großen Leistungen des abstrakten Denkens, sondern vielmehr um die Erfindung der Wahrheit auf der Ebene des natürlichen Lebens, das an dem Erfinder seinen Prozess macht. Zweite Szene. 1715. Einfacher Fichtenholztisch. Wachslicht im Messinghalter. Regina Reuterin in blauem Cartoon-Kleid beendet eine Eintragung in ihr Hausbuch. Sie setzt sich dann zurück und liest mit eben vernehmbarer Stimme den Text durch. Ranfahrt so, dass beim Lesen nur mehr ihr Oberkörper und ihr Profil im Bild erscheint. Anno 1715, den 13. November, habe ich Anna Regina Reuterin mit meinem lieben Mann Johann Georg gekannt, unseren hochzeitlichen Ehrentag gehalten und sind von Herrn Magister Lilienthal kopuliert worden in der Kneiphöfschen Tumkirche. Der Herr, unser Gott, erhalte uns von dem Tau des Himmels und der Fettigkeit der Erde, so lange, bis er uns zusammenbringen wird zu der Hochzeit des Lammes, um Jesu Christi, seines Sohnes willen. Amen. Ihrer frommen Hoffnung entsprechend hat sie dann auch 9 Kinder zur Welt gebracht. Das erste war totgeboren, das zweite starb, noch ehe es ein Jahr vollendet hatte. Und von den anderen überlebten außer mir nur 3 die Eltern. Das Datum meiner Geburt fiel in das Jahr 1724 unter das Zeichen des Taurus. Noch heute sehe ich nach Einbruch der Nacht oft mit dem Perspektiv in die Gegend dieses Sternbilds und zu den 100 hellblauen Lichtern der Plejaden hinaus. In der etwas eingebogenen Brust, die ich von meiner Mutter geerbt habe, ist für solche Entfernungen immer Raum genug gewesen. Dritte Szene, 1755. Kant in einem kleinen Raum dozierend, vor einer eng bei und fast aufeinander sitzenden Gruppe von ca. 20 Hörern. Zunächst erscheinen nur die Hörer im Bild. Man sieht von ihnen bloß Köpfe und Schultern. Auffällig sind die verschiedenartigen Haartrachten, fast wie bei heutigen Studenten. Kragen und Blusen andeutungsweise im Zeitstil. Die Handlung des Nachdenkens ist ein mühsamer Zustand, darein die Seele sich nicht ohne Widerstand setzt und aus welchem sie alsbald durch einen natürlichen Hang der körperlichen Maschine in den leidenden Zustand zurückfällt. Schwenkt zu Kant. Wenn das hohe Alter in dem Körper nur mehr dicke Säfte kocht und die Behendigkeit abnimmt, so erstarren die Kräfte des Geistes in gleicher Ermattung. Nun ist es etwas Merkwürdiges, dass die spezifische Beschaffenheit des Stoffes unseres Lebens eine wesentliche Beziehung zu dem Grade des Einflusses hat, womit die Sonne... Schwenkt zu Hörern, die jetzt aufhorchen und dann eifrig sich Notizen machen. Womit die Sonne nach dem Maße ihres Abstandes ihn belebt und zu den Verrichtungen der animalischen Ökonomie tüchtig macht. Diese notwendige Beziehung zu dem Feuer, welches sich aus dem Mittelpunkt des Weltsystems verbreitet, um die Materie in der nötigen Regung zu halten, ist der Grund einer Analogie, die eben hieraus zwischen den verschiedenen Bewohnern der Planeten festgesetzt wird. Es müssen leichtere und flüchtigere Materien sein, daraus ein Körper des Jupiterbewohners besteht, damit die geringere Kraft, womit die Sonne in diesem Abstand wirken kann, diese Maschine ebenso kräftig bewegen könne, als sie es in den unteren Gegenden verrichtet. Schwenkt zu Kant, der jetzt das Kollegbuch zumacht und zuletzt noch frei und mit einiger Ergriffenheit spricht. Wer weiß, ist es der unsterblichen Seele nicht zugedacht, nach vollendetem Ablauf der Zeit, die unserem Aufenthalt all hier vorgeschrieben ist, in anderen Himmeln einen neuen Wohnplatz zu finden? Wer weiß? Wandern nicht jene Trabanten um den Jupiter, um uns dereinst zu leuchten? Vierte Szene, 1756. Billardzimmer eines Kaffeehauses. Großer Billardtisch und ein Ständer mit Kös. Auf einem Wand- und Seitentischchen eine Wasserkaraffe mit 2 Gläsern und 2 Schalen Kaffee. Joseph Green, ein englischer Kaufmann, und Kant, beide in Weste, bei einer Partie. Und haben Sie schon das Traité über das portugiesische Beben für die Anzeigungsnachrichten jetzt schon zusammengestellt? Ja, hat mich einige Mühe gekostet, die Ignoranz. Auch die meinige ist in diesem Ding noch derart, dass es schwer hält, etwas... Macht eine Karambolage. Licht in dieses Dunkel zu bringen. Mir scheint, es beunruhigt uns vor allem die Plötzlichkeit, mit der solch ungeheure Schrecken in unsere in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt ausbrechen. Gibt es denn nicht Vorzeichen? Ja, Vorzeichen genug. Denken Sie nur an den Purpurregen in Locarno bereits im Oktober, der sich über Schwaben bis Ulm herauf ausbreitete und überall einen rötlichen, leimichten Bodensatz hinterließ. An die unnatürlich hohen Wasserstände der bayerischen und lombardischen Flüsse. Die scheinbar gänzliche Unordnung der Luftkreise seit dem Sommer des vergangenen Jahres. Daraus lässt sich aber schwer prognostizieren. Gibt es keine Möglichkeit, dass Verheerungen wie diejenige in Lissabon durch die Kalkulation der Vernunft sich abwenden oder doch vermindern ließen? Kant auf einmal sehr mit sich präokkupiert. Die Kalkulation der Vernunft. Die Kalkulation der Vernunft. Karambolage. Ein weites Feld und wir sitzen noch im ummauerten Garten. Wäre es dann nicht an der Zeit? An der Zeit schon. Der Plan ist also gefasst? Und die Ausführung wird eine Verwüstung hinterlassen in meinem Kopf und in der Geschichte. Die reine Vernunft. Kant lacht kurz und trocken auf und spielt dann die letzte Kugel, mit der er die Partie gewinnt. Green legt eine silberne Münze auf das grüne Tuch. I'll get this back on Friday. Fünfte Szene. 1770. Hochsommertag. Beendigung eines Mittagsmahls im Hause Kants. Einfache Tafel. Kant ohne Rock. Der apoplektische Mediziner Johann Christoph Bolius, sehr ausstaffiert. Kants Amanuensis Wasianski, etwa 18, eng und sparsam gekleidet. Der englische Kaufmann Joseph Green in einem weißleinenen Sommeranzug. Ranfahrt so, dass Green, der eben mit dem Obst fertig ist, sich dann die Augengläser aufsetzt und etwas in einem Journal sucht, zentral ins Bild rückt. Ah, here it is. The bit I wanted to read to you. In Kringleford, a village some 3 miles to the south of Norwich, a block of ice weighing approximately 25 pounds fell upon a meadow next to the churchyard. The unseasonable event, which quite literally came out of the blue, took place on the 7th of this month, an unusually hot day which had been preceded early in the morning by heavy thunderstorms. Rückfahrt so, dass wieder alle ins Bild kommen. Eigenartige Atmosphärien. Es werden ja ganz Schwärme von Meteoriten derzeit beobachtet. Und den 17. war es um Mitternacht so hell, dass man eine Zeit lang ohne Kerzenlicht lesen konnte. Haben Sie nicht auch in der gestrigen Zeitung den Bericht von dem eigenartigen Katzensterben gelesen, welches in Wien, Basel und Kopenhagen grassiert und für das eine Erklärung noch nicht gefunden ist? Auch mir sind in den letzten Monaten die seltsamsten Stratifikationen der Wolken aufgefallen. Auch habe ich ansatzweise, was ich sonst nie gekannt habe, etwas wie Kopfschmerz verspürt. Das ganze Klima scheint intensiviert. Ja, aber wie wenig wissen wir noch von der Natur. Ja, inzwischen ist es aber Zeit für meinen Ausgang. Dass Sie sich bei Ihrem Rundkurs nur nicht einmal übernehmen, Kant. Das geringe Gewicht meines Körpers und mein durchaus arider Charakter machen mir das Gehen zu einer Leichtigkeit. Beim ersten Anzeichen von Perspiration wird eingehalten, bis das System wieder im Gleichklang ist. Und immer allein. Gespräche sind dem exakten Atmen und der Regeneration der Lungen nicht zuträglich. Meine Herren, es war mir eine Ehre. Kant nimmt einen Spazierstock mit silbernem Knauf, den Wasianski ihm bereithält, und verlässt die Szene. Schwenk und Ranfahrt so, dass das Zifferblatt der Standuhr ins Bild kommt. Der Zeiger rückt eben auf exakt 4 Uhr vor. Man hört es schlagen. Sechste Szene. 1770. Park oder Stadtgarten. Größeres Rasenstück mit einzelnen Bäumen. Man sieht Kant aus ziemlicher Entfernung. Er scheint im Kreis zu gehen und wirkt sehr winzig. Der Körper kennt seine Grenzen. Wenn ein Denkender den Radius und Umfang seiner Gedankenwelt so spüren könnte, wir hätten ein zuverlässigeres Bild von der Wirklichkeit. dass die Krümmungslinien unserer Konjekturen immer wieder auf uns selber zurücktreffen, liegt an der unserer Einbildungskraft sich entziehenden exzentrischen Struktur des Raumes. Daher die übertriebene und unnötige Komplexität unserer Systeme. Nicht die Sache ist schwierig, sondern das Bild, das die Sprache davon uns vermittelt. Wer auf einer Kugel dahin wandert, kann sie endlose Male umrunden, endlos seine Kreise ziehen, ohne jemals an eine Grenze zu stoßen. Obgleich die Kugel doch endlich ist. Kant jetzt im Halbschatten eines Baumes. Ranfahrt bis zur Nahaufnahme im Profil. Kant absolut rigid. Nur die Nasenflügel bewegen sich leicht beim Atempraktikum. Licht und Schatten auf dem Gesicht. Der Silberknauf des unter den Arm geklemmten Spazierstocks ist noch im Bild. Siebte Szene. 1777. Kants Studierzimmer. Zwei einfache Arbeitstische. Vor dem einen ein Stuhl, auf dem anderen ordentlich gestapelte und ausgerichtete Bücher. Zwei praktikable weiße Wände. Einzige Dekoration, ein Bild des Jean-Jacques Rousseau. Kant sitzt in weiten Hemdsärmeln am Tisch und macht Notizen. Draußen vorbeimarschierende, eher gedämpfte preußische Pfeifen- und Trommelmusik. Wenn möglich, hier und da mit einer Andeutung des Lieds der Anke von Tharau. Wasianski betritt mit Kants Nachbar Fische nicht das Zimmer. Kant erhebt sich. Sie verpflichten mich sehr durch Ihren Besuch. Ich habe Sie hergebeten, weil ich Ihnen eine persönliche Schwierigkeit vorstellen will, in welcher ich mich befinde. Kant hakt Fischenich, der viel größer ist als er, leicht unter. Sehen Sie dort über den Dächern in der Entfernung den alten Turm von Löbenicht? Wasianski geht um den Tisch herum und macht einen der Fensterflügel etwas weiter auf. Das Sonnenlicht fängt sich jetzt im Glas und blendet etwas. Dieser Prospekt mit der Spitze des Turmes im Fluchtpunkt ist mir in den 7 Jahren, die ich nunmehr in diesem Hause wohne und in diesem Zimmer meine Arbeit verrichte, sehr lieb geworden. Und in den Stunden des Morgens und Abends, wenn ich ans Schreiben gehe, ein schon unabdingbares Mittel für die Konzentration meiner Gedanken. Nun sind, wie Sie leicht bemerken, in der letzten Zeit die Pappeln in Ihrem Garten so hoch hinaufgewachsen, dass der Turm so gut wie vollends verdeckt ist. Es ist eine eigenartige Sache, aber ich befinde mich dadurch oft arg irritiert. Meine Bitte geht nun dahin, ob Sie nicht erwägen wollten, auf meine Kosten, versteht sich, die Pappeln alljährlich ein wenig zu kappen. Das wird weiter keine Schwierigkeiten machen, Herr Professor. Werfen doch die Pappeln auch in meinen Garten schon zu viel Schatten. Tun Sie mir denn die Ehre, Herr Fischenich, auf unsere gute Nachbarschaft ein Glas Rheinischen mit mir anzustoßen. Wasianski holt ein Tablett herbei, auf dem 3 mit Wein gefüllte Gläser schon hergerichtet. Die Gläser sind mit einem ausgeschnittenen Stück Papier bedeckt, damit der Wein nicht ausdampft. Ihr Wohlsein, Herr Fischenich. Ihr Wohlsein, Herr Professor. Wasianski verbeugt sich leicht gegen die beiden. Im Allgemeinen befinde ich mich in dieser Wohnung sehr wohl. Die Ruhe besonders spricht mir zu. Und stört Sie denn nicht die Musik der Wachtparade, wenn sie 3-mal des Tags auf dem Weg zum Königsgarten hier vorbeizieht? Nein, stört mich nicht, ganz und gar nicht. Eigenartigerweise gibt meinem Tag vielmehr einen angenehmen, bunten Anstrich. Achte Szene. 1786. Kants Studierzimmer. Kant, jetzt deutlich gealtert, rückt den Stuhl von seinem Arbeitstisch gegen die weiße Wand und setzt sich. Längere frontale Aufnahme, in der Kant so gut wie unbewegt erscheint. Man hört es 5 Uhr schlagen. Rückfahrt, während der Diener Lampe ins Bild kommt. Er bringt ein kleines Tischchen mit dem Teegeschirr und eine Tabakspfeife herein. Kant trinkt ziemlich geschwind hintereinander mehrere Tassen Tee und raucht seine Pfeife an, wobei er einen großen Qualm macht und in einen Zustand der Reverie verfällt. Lampe kommt mit einem Journal zurück, das er Kant überreicht. Herr Professor, Hartmanns Journal. Wie? Was sagt er da? Hartmanns Journal? sag ich ihm nicht schon seit Jahr und Tag. Es heißt nicht Hartmanns Journal, sondern Hartungs. Repetier er, nicht Hartmanns, sondern Hartungs. Lampe nimmt widerstrebend Habt-Acht-Stellung ein und wiederholt mit erhobener Stimme. Nicht Hartmanns, sondern Hartungs. Und noch einmal. Nicht Hartmanns, sondern Hartungs. Und ein drittes Mal. Lampe, schreiend und mit einer Stimme, die sich vor widerspenstigem Gehorsam schier überschlägt. Nicht Hartmanns, sondern Hartungs! Lampe tritt auf ein Handzeichen Kants ab. Kant legt die Pfeife beiseite und wirft ein paar Blicke in Hartungs Journal. Nachruf auf Mendelssohn. Sein Tod war der so seltene natürliche. Ein Schlagfluss aus Schwäche. Die Lampe erlosch. Die Lampe erlosch, weil Jan Öl gebrach. Nur ein Mann wie er von seiner Weisheit, Autokratie, Mäßigkeit und Seelenruhe konnte bei seiner Konstitution die Flamme 57 Jahre brennend erhalten. Sehr trostreich, was der Hofrat Herz da schreibt. Sehr trostreich. Die buckligten Philosophen sterben aus. Ein Omen auf die anstehende Zeit. Neunte Szene. 1786. Kants Schlafzimmer. Fast ohne jeden Lichtschein. Man sieht Kant durch den Türrahmen. Er kleidet sich bis aufs Kamisol aus. Offensichtlich nach einem lang einstudierten Ritual. Die Kleider hängt er mit großer Akkuratesse an einen stummen Diener. Ranfahrt. Man sieht jetzt weiter ins Zimmer hinein. Eine Bettstatt und einen Kasten. Aus diesem holt Kant ein Seil, das er zwischen einem Haken im Türrahmen und einem der Bettpfosten befestigt. Dann setzt er sich auf den Rand des Betts und schwingt sich, indem er beide Beine zugleich in die Luft wirft, mit großer Geschicklichkeit in die Bettstatt. Das Ganze macht den Eindruck eines akrobatischen Kunststücks. Einmal im Bett zieht er die eine Ecke des Bettzeugs unter die linke Schulter und führt sie unter dem Rücken hindurch, so dass er mit der rechten Schulter darauf zu liegen kommt. Danach macht er dieselbe Operation mit der anderen Ecke des Bettzeugs andersherum. Er ist jetzt wie ein Seidenwurm eingewickelt und liegt völlig bewegungslos, aber mit offenen Augen da. Beginnendes Ticken einer Uhr oder mehrerer Uhren. Zwischen der notwendigen Einteilung der Zeit und dem Bedürfnis nach ihrer Aufhebung ist nicht leicht zu richten. Jedenfalls scheint mir nicht nur die Sehnsucht nach Zeitlosigkeit, sondern auch die fortschreitende Reglementierung der Zeit eine Form der Verrückung. Zehnte Szene. 1786. Kants stockdunkles Schlafzimmer am nächsten Morgen. Der Diener Lampe kommt die Tür aufreißend herein. Herr Professor, es ist an der Zeit. Lampe macht die Läden auf. Man sieht aber nicht das Fenster, sondern nur, wie es hell wird. Auch hört man die Geräusche, da Lampe alles sehr energisch verrichtet. Er entfernt noch das Seil, gibt es in den Kasten und verlässt dann stracks das Zimmer. Kant ist inzwischen ohne jeden Verzug aus seinem Kokon und in seine Kleider gefahren. Elfte Szene. 1790. Studierzimmer Kants. Morgensonne. An der Wand, in relativ großer Dimension, die halb wirklichkeitsgetreu, halb noch hypothetisch ausgefallene Zeichnung des Knochengerüsts eines der massiveren Wirbeltiere, Elefant, Rhinoceros oder dergleichen. Davor Wasianski und Kant. Kant nur im Kamisol und Beinkleidern und ohne Perücke. Sein schon schütteres Haar einfach rundum abgeschnitten. Ähnlich wie man es von Anstaltsinsassen kennt. Eingedenk ihrer erst unlängst wieder zum Ausdruck gebrachten Befürchtung, dass das Tragen von Strumpfbändern den Umlauf des Blutes beeinträchtige, habe ich in der Schneiderwerkstatt auf dem Kneiphof für sie richten lassen. Kant eher abwesend, Hände auf dem Rücken und sacht auf den Fußsohlen schaukelnd. Die Zirkulation, Ökonomie des organischen Systems. Man hält sich nicht leicht auf 100 Grad. Eben der Mechanismus, wodurch das Tier lebt und aufwächst, bringt ihm endlich den Tod. Denn indem die Nahrungssäfte die Kanäle, an die sie sich ansetzen, nicht mehr zugleich erweitern, so verengen sie deren inwendige Höhle und der Kreislauf der Flüssigkeiten wird gehemmt. Die Extremitäten vor allem sind gefährdet. Spreizt Arme und Finger, sieht auf die hochgebogenen Zehen hinab und kommt, indem er wieder grinsend zu Wasianski aufsieht, zur Pointe. Das Tier krümmt sich, altert und stirbt. Wenn Sie erlauben, die Beinkleider. Hier findet sich, wie Sie sehen, auf der rechten und linken Schenkelinnenseite je eine westentaschengroße Öffnung, ja, in welche je eine kleine Büchse passt, die ein Rädchen birgt mit einer Uhrfeder. Aha. Um das Rädchen wickelt sich eine Kordel, an deren Ende zwei Häkchen befestigt sind. Dieselben werden durch ein Knopfloch in den Schenkeltäschchen an der Innenseite der Beinkleider zu den Strümpfen geführt. Ja. Der Zug adjustiert sich beim Aufstehen und Absitzen selbsttätig. Vorzüglich durchdacht, Wasianski, ganz vorzüglich. Schreiten wir zum Experiment. Kant geht auf und ab und setzt sich ein, zweimal, um die neue Einrichtung auszuprobieren. Mit welch primitiven Konstruktionen die organischen Maschinen ihr Leben immer wieder zu verlängern suchen. Diese überdimensionierten Pfuschereien mit Gerippen und Gelenken und allem, was daran aufgehängt ist. Weshalb hat die Evolution solche Anstrengungen unternommen zum Bau von Blasebälgen, Pumpen und Pedalen, Lungen, Herzen und Verdauungsapparaten? Weshalb ist die Evolution in allen größeren Dimensionen auf Organismen verfallen, die trotz aller Regulationsmechanismen an der Verstopfung einer einzigen Kapillare zugrunde gehen? Zwölfte Szene, 1794, Sommernachmittag. Mittagstafel im Hause Kants wie in der fünften Szene. Kant, Wasianski, der jetzt schon sehr gesetzt wirkt, der immer noch vital apoplektische Bolius und der preußische Regierungsrat Vigilantius. Lampe deckt ab, bringt Teller mit Obst herein. Die Zeitungen aus Frankreich lehren einen stets mehr das Fürchten. Ich frage mich in letzter Zeit oft, ob nicht der Ausbruch jeder revolutionären Bewegung eine abnorme, monstrosische Evolution oder Geburt des Lebens und nur die Folge einer nicht assistierten oder zurückgedrängten positiven Evolution desselben Lebens ist. Die Revolution, Vigliantius, ist längst in ihre asthenische Periode eingetreten. Inflammatorische Stasis, wenn Sie mich fragen. Gangrenös insensibel. Um wie viel Uhr ist es? Es geht gegen 3:30. Gefahr eines Durchbruchs der Homöostase. Animus mox quoque. Um meinen nachmittäglichen Ausgang noch machen zu können, bin ich jetzt gezwungen, auf eine besondere Manier meine Füße zu setzen. Denn bei normaler Gangart... Kant erhebt sich und demonstriert seine Ausführung. Setzt man zuerst mit dem Fußballen auf und befindet sich so auf recht knapper Basis. Das Gleichgewicht ist gefährdet. Es kommt darauf an, den Fuß lotrecht von oben fest und mit der ganzen Sohle zugleich aufzusetzen. Das Equilibrium, darauf kommt es an. Wasianski macht der schon recht exzentrischen Vorstellung behutsam ein Ende. Wieder bei Tisch? Die französischen Ereignisse der letzten Zeit. Kaffee auf der Stelle. Wo bleibt heute wieder der Kaffee? Der Kaffee wird sogleich gebracht. Sogleich. Das ist es eben. Wird gebracht. In der Zukunft. Wie die nächste Stunde. Warte nicht schon eine Stunde auf den Kaffee. Eine Stunde. Zeit genug zu sterben. Aber in jener Welt gibt es, Gott sei es gedankt, kein Kaffee. Und muss also nicht auf ihn gewartet werden. Lampe kommt mit dem Kaffeegeschirr. Land! Land! Meine Freunde, ich sehe Land. 13. Szene. 1802. Möglichst idyllischer Cottagegarten mit Sträuchern und Blumen und einem Landhäuschen. Kant wird von Wasianski und Green zu einem weißen Gartentischchen geführt. Man hilft ihm in einen Korbsessel. Wasianski setzt Kant einen leinernen Hut mit sehr breiter Krempe auf den Kopf. Green breitet ihm ein schottisches Reiseplaid über die Beine. Dann nehmen die beiden Herren gleichfalls Platz. Eine Zeit lang sitzen die drei nun wortlos. Darauf Green mehr zu Wasianski als zu Kant und immer noch mit leichtem englischem Akzent. Gestern Abend las ich in der Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Ich erinnere da die bewegende Passage vom Verlust der Natur und vom Detritus des Lebens. Welch eine unzählige Menge Insekten zerstört nicht ein einziger Tag. Und auf die gleiche Weise verlassen ganze Welten und Systeme den Schauplatz, nachdem sie ihre Rolle ausgespielt haben. Die Unendlichkeit der Schöpfung ist groß genug, um eine Welt oder eine Milchstraße von Welten gegen sie anzusehen, wie man ein Insekt in Vergleichung gegen die Erde ansieht. Indessen, dass die Natur mit veränderlichen Auftritten die Ewigkeit ausziert, bleibt Gott mit einer unaufhörlichen Schöpfung geschäftig, den Zeug zur Bildung noch größerer Welten zu formen. Lampe bringt ein Tablett mit Kaffee aus dem Landhäuschen. Kant trinkt in winzigen Schlucken ein wenig aus einem weißen Porzellanbecher. Wasianski richtet ihm eine Pfeife. Kant bläst etwas blauen Tobak in die Landschaft, aber nicht viel. Vogelgesang. Kant lauscht. Den Rotkehlchen und Zaunkönigen seines Gartens war er stets zugetan. Und es macht ihn unruhig, wenn kalte Witterung die Rückkunft der Zugvögel etwas hinauszögert. Kant sieht jetzt selber einem Vogel sehr ähnlich. Großer Wolkenschatten. Wind. Kants Gesicht verdüstert sich ganz. Trostloses Bild. Nah. Vierzehnte Szene, 1802. Vorhaus der Kantschen Wohnung mit Stiege zum oberen Stock. Ziemlich finster. Es schellt. Nach einiger Zeit schellt es nochmals anhaltender. Schließlich kommt Lampe die Stiege herabgepoltert. Er ist offensichtlich enragiert. Durchquert das Vorhaus, reißt die Tür auf, lässt den davor wartenden Wasianski ohne weiteres stehen und wendet sich ins Haus in Richtung der hinteren Räume zurück. Während Wasianski langsam durchs Vorhaus geht, wobei er einige Male als traute er seinen Ohren nicht stehen bleibt, hört man von hinten lautstarke Auseinandersetzungen zwischen Lampe und der Köchin. Gewalttätiges Türenschlagen und andere Anzeichen domestischen Aufruhrs. Wasianski steigt die Treppe hinauf. Erst jetzt sieht man, dass Kant wie ein verschrecktes Kind am oberen Treppenabsatz an die Wand gedrückt sitzt, fortwährend seine Halsbinde auf- und zuknüpfend. Als Wasianski sich ihm nähert, kehrt er sich wie verschämt ganz gegen die Wand. Man hört weiter, aber etwas entfernter, das Geschrei aus dem Dienstbotenquartier. Ist Lampe der Anlass Ihres Ärgers, Herr Professor? Er führt sich dort unten höchst ungebührlich auf. Ja, Lampe. Der Name Lampe muss vergessen werden. Hat er Sie schlecht behandelt? Sehr, sehr schlecht. Übergriff auf meine Person. Sehr schlecht. Der Name Lampe, nicht zu sagen, soll heute noch entlassen werden. Fünfzehnte Szene, 1803. Kants Schlafzimmer, Kerzenlicht. Kant wird noch im Stehen von Wasianski und Kaufmann, dem neu eingestellten Diener, in eine große Decke gewickelt und dann in sein Bett gehoben, was aufgrund seines sehr geringen Gewichts keine Schwierigkeiten macht. Wasianski sieht zu, dass der Kantsche Schlafkokon möglichst der von Kant erarbeiteten Form entspricht und gibt Kant noch das Ende eines Klingelzugs in die Hand. Kant liegt mit offenen, dann halboffenen Augen. Über das Bild geblendet erscheinen die Gesichter diverser Figuren aus Kants Leben. Kaufmann, Lampe, Wasianski, Green. Nah das Gesicht einer Frau, wie es lustvoll zergeht. Kant zeigt Anzeichen von Traum und Albtraum, reißt schließlich wild an seinem Klingelzug und fährt fast zugleich mit einer für seine Gebrechlichkeit erstaunlichen Geschwindigkeit aus dem Bett und sucht aus dem Zimmer zu kommen. Die liebste Frau, die dreckigste Hantierung, mischen, sudeln, Manschen, das ganze Kriegsgerümpel. Ein Ochsenpfoten. Wasianski stürzt herein und hilft Kaufmann, Kant auf das Sofa zu setzen. Ein Dreierkäschen für Manuel. Es sind nur Gesichter und Schatten. Ich zünde ein zweites Nachtlicht an. Ein zweites Nachtlicht. Die Finsternis ist eine Privation. Niger in Super Snox. Auch die Nacht ist nicht völlig schwarz. Die Läden sind offen. Sie werden schon die längste Zeit nicht mehr barrikadiert. Die Dämmerung kommt bald herauf. Nicht sich ergeben der Panik der Dunkelheit. Nigris und Indiat quet jubes. Gestalten aus der Kinderstube, Herr Professor. Ja, ein unendlich merkwürdiges Faktum. Sechzehnte Szene, 1804. Heller Morgen. Kant sitzt in etwas gebessertem Zustand in einem eigens für seine immer kleiner werdende Person gefertigten Stühlchen in dem als Empfangsraum dienenden Speisezimmer. Der in Halbtische zerlegte Esstisch an der Wand. Wasianski bei Kant. Ein junger russischer Besucher, Student der philosophischen Wissenschaften, wird von Kaufmann hereingebracht. Herr Sergius Schichmatow aus St. Petersburg. Schichmatow stürzt, offensichtlich von großem Enthusiasmus beseelt, nach vor auf die Knie und ergreift und küsst beide Hände Kants. Kant erschreckt. Wasianski hebt Schichmatow auf. Wie glücklich ich bin, Sie wohlzufinden. Wir alle in St. Petersburg blicken nach Westen, nach Königsberg. 8 Jahrzehnte, eine lange Zeit. Wie steht es um ihn? Den Umständen entsprechend. Am heutigen Tag recht gut. Der helle Morgen erweist sich seinem Befinden immer zuträglich. Noch 30 Tage bis zu ihrem 80. Geburtstag. Ausdruck der Vorfreude auf Kants Gesicht. Dann werden all ihre alten Freunde hier zusammenkommen und ein Glas Champagner leeren auf ihr Wohl. Das soll auf der Stelle geschehen. Auf der Stelle, hören Sie, noch heute, im Vorhinein schon. Noch heute oder doch morgen. Ich will alles in die Wege leiten. Ich hätte mir gern ein kleines Memorial ausgebeten. Etwas von seiner Hand. Wasianski geht zum Wandtisch, wo schön geordnet, fast wie in einem Laden, allerhand Manuskriptblätter und Autographen liegen. Wählt ein Blatt aus und überreicht es Schichmatow. Ein gestrichenes Fragment aus der Anthropologie. Es behandelt die ephemere Natur des organischen Lebens. Schichmatow nimmt das Blatt sprachlos an sich, küsst es mit dem Ausdruck völliger Begeisterung, sucht in seinen Taschen, findet 2 Taler, drückt diese dem im Hintergrund wartenden Kaufmann, der nicht weiß, wie ihm geschieht, in die Hand, wendet sich zum Hinausgehen, hält nochmal ein, zieht Rock und Weste aus und drängt diese gleichfalls Kaufmann auf. Läuft hinaus. Siebzehnte Szene, 1804. Mittagszeit des folgenden Tages. Die alten Freunde sind im Esszimmer versammelt. Alles Männer. 2 Professoren der Universität, einer davon Kants Arzt Elsner. Joseph Green, inzwischen gleichfalls sehr gealtert, und ein 2. Engländer. Wasianski. Kaufmann schenkt den Champagner aus. Auch Kant, der als einziger sitzt, auf demselben Sesselchen wie in der vorigen Szene, hält ein Glas in der Hand. Gedämpfte Redseligkeit. Ein paralytischer Anfall in der abgewichenen Nacht. Mit völliger Lähmung des Sprachvermögens. Schwenk zu Kant, der eben sein Glas ein wenig hebt. Schwenk zurück zu Elsner und Green. Excuse me. Green tritt etwas vor, nimmt seine Augengläser ab und klopft mit diesen leicht an sein Glas. Infolge seiner extremen Kurzsichtigkeit scheint er fast blind. Verehrtester Herr Professor, verehrte Freunde, erlauben Sie, dass ich in unser aller Namen das Glas erhebe zu einem Toast auf die Gesundheit unseres Jubilars. In froher Antizipation Ihres anstehenden 80. Geburtstags. Your very good health. Zu guten und langen Tagen. Kant hebt ein wenig sein Glas. God bless you. Wasianski beugt sich zu Kant hinab und sagt ihm etwas ins Ohr. wendet sich dann wieder der Konversation zu, die aufgrund des ausgeschenkten Champagners zunehmend animiert wirkt. Kant scheint stets weiter in seinem Sesselchen zusammenzusinken. Schwenkt zu Dr. Elsner und Wasianski. Mir scheint, Professor Kant nimmt immer weniger Anteil an unserer kleinen Feier. Und doch versichere ich Sie, dass er auch jetzt imstande wäre, in die Konversation einzugreifen. Wir unterhalten uns von den Merkwürdigkeiten Sibiriens. Dort ist des gefrorenen Erdreichs kein Ende zu finden. Eine Kälte, die das Thermometer auf 120 Grad unter Null bringt. Das Quecksilber scheint Luft von sich zu geben. In Jakutsk kann man im Keller Früchte auf immer unverletzt erhalten. Das Mammut geht mit festem Schritt. Kant erleidet plötzlich einen akuten Schwächeanfall. Dr. Elsner und Wasianski beugen sich erschreckt zu ihm hinab. Große Ernüchterung allerseits. Wasianski und Kaufmann tragen, gefolgt von Dr. Elsner, Kant in seinem Sesselchen aus dem Zimmer. In der letzten Einstellung Kant von vorn, umrahmt von Wasianski und Kaufmann. Emanuel geht tapfer mit. Achtzehnte Szene. 1804. Kants Schlafzimmer. Einige Tage vor dem Tod Kants. Kant in seinem Sesselchen mit Kissen und Decken. Bei ihm Wasianski und Dr. Elsner. Vormittags verlangte er nach seiner Lieblingsspeise. Brot, englischem Käse und einem Gläschen Tokaja. Rührte aber dann nichts davon an. Ja, verweigerte weiterhin jede Nahrung. Ihrem Rat folgend versuchte ich, seinen Geschmackssinn zu stimulieren und gab ihm etwas Zimt und Muskat auf die Zunge. Ohne Erfolg, nehme ich an. Ohne Erfolg. Kants Kopf ist bis auf die Knie herabgesunken und er ist in dem Sesselchen zur Seite gekippt. Wasianski richtet ihn wieder auf und stützt ihn beiderseits mit Kissen. So, jetzt sind wir wieder in der rechten Ordnung. Hm? Kant mit einer Art Grinsen. Das zudienende Fazie. Dr. Elsner geht vor Kant auf die Knie und hält ihm eine Kerze ziemlich nah, erst vor das rechte, dann vor das linke Auge. Studiert Kants Gesichtsausdruck. Reicht Wasianski die Kerze und nimmt Kants Schläfen zwischen die Fingerspitzen. Legt ihm die Hand auf die Stirn und richtet sich dann wieder auf. Begeben Sie sich jetzt zur Ruhe, Herr Professor. Es ist an der Zeit. Für heute sind Sie in guter Verfassung. Und morgen komme ich zur gewohnten Stunde. Kollegialiter. Zu Wasianski, indem er seine Tasche packt und beim Hinausgehen... Ein Aufflackern. Hier und da. Erratische Versuche der Willensbildung. Aber der Körper ist schon fast zergangen. Puls, Atem, das ganze Sensorium. Fadendünn. Stadium des Marasmus. Noch ein paar Tage vielleicht. Völlig schmerzlos im Übrigen. Überlassen Sie ihn für die Nacht ruhig seiner Schwester. Unter der Tür begegnen die beiden der Schwester Kants. Sie hat Tücher auf dem Arm und sieht genauso aus wie Kants Mutter in der zweiten Szene. Neunzehnte Szene. 1804. Heller Wintermorgen. Kants Schlafzimmer. Kant liegt in seinem Bett auf dem Rücken. Der Oberkörper ist mit Kissen aufgestützt. Das Gesicht zeigt schon die Anzeichen des Todes. Starkes Hervortreten der Nase, farblose Lippen, bläulich-kadaverhafte Blässe der Haut. Kants Schwester sitzt am Fußende des Betts auf einem Stuhl und verlässt leise das Zimmer, als Wasianski mit einem Kopfnicken zur Ablösung eintritt. Wasianski setzt sich an den Bettrand und beugt sich zu Kant hinunter. Es ist viel Schnee gefallen in der Nacht. Randfahrt. Kants Augen bewegen sich langsam in Richtung des Fensters. Erkennen Sie mich? Kant streckt seine Hand langsam aus und berührt die Wange Wasianskis, der in offensichtlicher Rührung eine Zeit lang verharrt. Veränderung des Lichts draußen, wie bei schnellziehenden Wolken. Reflektiert vom Gesicht Kants. Schließlich macht Kant eine Bewegung zu dem Tischchen an der Seite des Betts, worauf zwei Karaffen mit Wein und Wasser stehen. Wasianski mischt ein wenig davon mit einem Glasstäbchen in einem Glas, gibt etwas auf einen Löffel und flößt Kant die Flüssigkeit vorsichtig ein. Die Mundmuskulatur Kants ist bereits so geschwächt, dass Wasianski mit der linken den Unterkiefer Kants stützen muss, damit die Flüssigkeit nicht wieder aus dem Mund herausrennt. Es dauert ein bisschen, dann hört man deutlich, wie die Flüssigkeit mit einem eigenartig ratternden Geräusch des Ösophagus passiert. Kant gibt Zeichen nach mehr und der Vorgang wiederholt sich noch ein-, zweimal. Schließlich bewegt er die Lippen und artikuliert fast tonlos: Nun ist genug. Einige Augenblicke später bedeutet Kant Wasianski, dass er etwas aus dem Virgil verlesen möge, der gleichfalls auf dem Nachttisch hinliegt. Wasianski öffnet das Buch und liest, genau skandierend: Thalia secla, suis dixerunt curite fuses. Concordes stabili fatorum numine parce. Solche Zeiten nun spinnt. So sprachen zu ihren Spindeln die einmütigen Sinns das Geschick bestimmen. Die Parzen. Aspice convexo nutantem pondro mundum. Terrasque tratusque maris. Celumque profundum. Sieh, wie die Erde schon wankt. Erdrückt von der Schwere der Zeiten. Und die Erd und die Weite des Meers. Der unendliche Himmel. Kant wird auf einmal sehr unruhig und schiebt wiederholt das Bettzeug hinab, sodass sein magerer Körper sichtbar wird. Wasianski deckt ihn immer wieder zu. Schließlich begibt sich Kant in eine Art liegender Habt-Acht-Stellung. Der letzte Akt der Willensbildung. Wasianski sucht nach dem Puls, überall, wo er etwa noch schlagen könnte. Hält Kant eine schon bereitliegende Flaumfeder unter die Nase. Kaum ein Lebenszeichen. Steht auf und holt Kants Schwester und Kaufmann herein, die sich am Fußende des Betts postieren. Kurz darauf betritt ein vornehm gekleideter Herr das Zimmer und stellt sich ins Gegenlicht, wo er nur umrisshaft auszumachen ist. Seine Gestalt hat etwas ausgesprochen Exotisches. Etwas dunklere Hautfarbe. Aber bürgerlicher Zuschnitt der Kleidung. Er bleibt anonym. Ranfahrt. Kants völlig rigide Figur. Dann das Gesicht, über das ein Zittern läuft. Konvulsion der Oberlippe. Eine Art Seufzer. Tod. Wasianski sucht nochmals nach dem Puls, macht nochmals das Experiment mit der Feder, erhebt sich dann vom Bettrand, reicht der Schwester Kants und Kaufmanns wortlos die Hand und verlässt das Zimmer. Der vornehme Herr tritt jetzt an Kants Bett. Er sieht den Toten des Längeren an, nimmt dann die Flaumfeder vom Nachttisch und geht gleichfalls aus dem Zimmer. Nigri sunt indi atque Äthiopes. Kants Schwester öffnet das Fenster, damit die Seele hinaus kann. Kaufmann entnimmt seiner Westentasche die beiden Silbertaler, die ihm der junge Russe aus St. Petersburg gegeben hat, und legt sie Kant auf die Augen. Zwanzigste Szene. 1804 und Jetztzeit. Kants Schlafzimmer. Professor Knorr und zwei seiner Assistenten arbeiten an der Leiche Kants. Sie machen einen Gipsabdruck von Kants Schädel für die kraniologische Sammlung. Die Prozedur beginnt mit dem Rasieren des schütteren Haupthaars Kants. Einer der Assistenten macht den Gips zurecht. Der Abdruck des Kantschen Schädels soll baldmöglichst der Sammlung des Dr. Gall überstellt werden. Durch die Gallschen Forschungen hat die kraniologische Wissenschaft in jüngster Zeit gewaltige Fortschritte gemacht. Zu jeder qualitativ verschiedenen Denkverrichtung gehört ein abgesonderter Gehirnteil als Organ. In der Jugend, als der Entwicklungsperiode und Bildungszeit der schlummernden Anlagen, hat das ganze Gehirn ein Streben nach Ausdehnung. Wenn an einem jugendlichen Schädel die obere Hälfte abgenommen wird, so drängt sich das Gehirn hervor und kann durch Aufsetzung des Deckels nicht wieder in dieselbe Höhle zurückgebracht werden. An einem alten Schädel ist gerade das Gegenteil zu bemerken. So wie das Gehirn sich durch Vermehrung der Organe höherer Seelenkräfte veredelt, so finden sich die Hinzugekommenen mehr nach oben und außen gegen die Decke und Seitenteile des Schädels, und dabei verhält sich der Schädel leidend und wird durch die Beschaffenheit der Gehirnoberfläche erst bestimmt. Im Verlauf dieser Ausführungen sehr langsames Abnehmen des Lichts und zugleich Rückfahrt, bis man die Wissenschaftler nur mehr schemenhaft, ziemlich entfernt und fast im Finstern an der Leiche Kants hantieren sieht. Blende. Reprofoto, darstellend die zerstörte Domkirche mit dem Pregel und Holzflößen im Vordergrund. Das Grabmal Kants an der linken Ecke der Domruine wird nach und nach näher herangeholt. Reprofoto. Dasselbe Bild wie in der ersten Szene. Das Grabmal des Immanuel Kant mit sowjetischen Matrosen, die davor für ein Gruppenbild posieren. Randfahrt, bis man nur mehr die Matrosen unter der Namenstafel, dann nur mehr die Tafel, dann nur mehr die Jahreszahl sieht. Jetzund kömmt die Nacht herbei. Ansichten aus dem Leben und Sterben des Immanuel Kant. Drehbuch für einen Fernsehfilm von W.G. Sebald. Es sprachen Immanuel Kant, Martin Reinke, Wasianski, Matthias Buntschuh, sowie Wolf Anjol, Martin Bross, German Gorst, Peter Harting, Rainer Hohmann, Yvonne Jansen, Ulrich Marx, Udo Schenk und Tom Zahner. Als Sprecher Michael Schenk. Technische Realisation Werner Jäger und Mechthild Austermann. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie Isabel Platthaus.